drugi zgradki deutschen 129. Und zwar die Strophen 2 und 3. Also wir singen jetzt im Polnischen 3 Strophen, im Deutschen sind es dann nur 2.